Straße dahin mit trägem Fuß, durch helles, frohes Leben, einsam und ohne Gruß. Ach, dass die Luft so ruhig, ach, dass die Welt so licht, als noch nicht Türme poppten, war ich so elend, so elend nicht. Ach, dass die Luft so ruhig, ach, dass die Welt so licht, als noch nicht höher.